alone. Mit Bussen und mit Zügen, da kommen die deutschen Fans. Autos und Flieger voll mit Skins und Hooligans. Wir singen alte Lieder, lassen unsere Fahnen weg. Und Deutschland in Frankreich siegen zu uns hin. Hallo Frankreich, ja, die Deutschen, die sind da. Und mit wehenden Fahnen, die schlachten vom Land. Fußball, Randale, des Gegners nie weiß. Deutschland wird Weltmeister in Frankreich. Ein Meer von deutschen Fans fällt in jedem Stadion ein. Und es gibt der Schlachtgesänge, Lieder zu schreien. Das Spiel beginnt, jetzt geht's los, wir alle sind bereit. Fußball, Party bis zur dritten Halbzeit. Hallo Frankreich, ja, die Deutschen, die sind da. Und mit wehenden Fahnen, die schlachten vom Land. Fußball, Randale, des Gegners nie weiß. Deutschland wird Weltmeister in Frankreich. Schon nach kurzer Zeit ist das 1-0 gefallen. Deutschland wird siegen, lass die Tore knallen. Am Ende heißt es dann auch für diese dummen Spacken, zurück in die Heimat, wo schon die Koffer packen. Hallo Frankreich, ja, die Deutschen, die sind da. Und mit wehenden Fahnen, die schlachten Bummler. Fußball, Randale, des Gegners nie weiß. Deutschland wird Weltmeister in Frankreich. Das Spiel ist dann vorbei und der Gegner wird besucht. Hilfe, die Deutschen, alles auf dem Flug. Dritte Halbzeit Party, ja, so soll es sein. Wir stimmen unser Liedchen an und jeder stimmt mit ein. Hallo Frankreich, ja, die Deutschen, die sind da. Und mit wehenden Fahnen, die schlachten vom Land. Fußball, Randale, des Gegners nie weiß. Deutschland ist Weltmeister in Frankreich.